D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Jeder erlebt ja mal so seinen, ich sag mal, persönlichen Relaunch im Laufe der Zeit. Auch der kleine Pumuckl. Ja, habt ihr mitbekommen, es sollte ja für eine überarbeitete Version von Pumuckl der gute kleine Mann sein Bäuchlein verlieren. Der sollte schlanker werden und daraufhin gab es ja so viel Protest, dass da jetzt zurückgerudert wurde. Pumuckelchen darf seinen Bauchansatz behalten. Haben wir gestern drüber gesprochen hier bei Schaum oder Hase. Aber Martin hat sich daraufhin mal angeschaut, ob andere beliebte Comicfiguren denn genauso viel Unterstützung und Glück gefunden haben wie Pumuckl. Und hast du jemanden gefunden, der stärker verändert wurde und vielleicht nicht ganz so glücklich dabei aussah? Also nehmen wir mal andere Stars der Kindheit. Lucky Luke ist ja mittlerweile Nichtraucher und das Krümelmonster, das futtert seit 10 Jahren schon keine Kekse mehr in der Sesamstraße, weil es abspecken musste. Aber das sind Kleinigkeiten, findet Markus Engels, Literaturwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen und Comic-Experte. Über solchen Kleinkram können nämlich amerikanische Comic-Superhelden nur müde lachen. Nahezu alle. Der Witz ist ja gerade bei Superheldenfiguren, dass die eigentlich permanent verändert werden. Also wie groß der Bauch ist, beziehungsweise wie groß die Muskeln bei Batman etwa sind, das spielt fast keine Rolle, weil ja ohnehin jedes Jahr einmal der Zeichner wechselt und damit auch darstellerische Veränderungen eintreten. Da sind die Veränderungen insofern tatsächlich größer, als dass ganze Identitäten ausgetauscht werden, dass plötzlich nur noch das Kostüm übrig ist, aber eine ganz andere Figur in die Rolle schlüpft. Das hat Batman durchgemacht, das hat Superman durchgemacht. Das machen gerade eben die Marvel-Helden sozusagen. Alle durch. Die machen das durch. Hört sich nach einer Leidensgeschichte an. Was meint er denn genau für Veränderung? Also nehmen wir mal zwei Superhelden raus. Captain America, der hat ja unter anderem schon Adolf Hitler eine aufs Maul gegeben. Da schlüpft in Zukunft ein Schwarzer in das blau-weiß-rote Kostüm. Das wäre 1941, als Captain America zum ersten Mal erschienen ist, völlig undenkbar gewesen. Wegen der Zeit damals einfach. Ganz, ne? Genau. Ja. Und die wohl drastischste Verwandlung, die gibt es für Thor. Thor, angelehnt an den nordischen Donnergott, war in den Comics bisher ein Hühne von 1,98 Meter und einem Kampfgewicht von 140 Kilo. Dazu noch sein magischer Kriegshammer Mjolnir als Waffe. Männlicher ging's eigentlich kaum. Nach Klischee. Ja, und seit Herbst ist Thor weiblich. Ja, sehr gut. Finde ich ganz cool eigentlich, ne? Die Frage ist nur, wie begründet das Marvel? Ja, also die haben damals gesagt, sie ist nicht She-Thor, sie ist nicht Lady-Thor, sie ist nicht Thorita, sie ist Thor. Sie ist der Thor des Marvel-Universums, aber sie ist eben anders als jeder Thor, den wir zuvor gesehen haben. Und das musste einfach für die Fans als Begründung reichen. Ja, wie? Und wenn es bei uns schon bei Pumuckelchen wegen des Bauchansatzes einen Shitstorm gibt, da gab es da keine Proteste, als Thor auf einmal weiblich war? Klar, auch da gab es dann natürlich Proteste und hat diskutiert. Aber das gehört auch so ein bisschen zum Geschäft dazu. Durch die Veränderungen und die Diskussionen wollen die Verlage natürlich immer wieder den Verkauf dieser Comics ankurbeln. Vor allen Dingen in den USA, da ist noch immer das Hauptaugenmerk oder das Hauptmarkt, der Hauptmarkt für Comichefte. Und der klassische Comicleser in den USA, der ist so zwischen 16 und 21 Jahre alt. Und ist der zu alt, kommt die nächste Comicleser-Generation und die will halt wieder im Zweifel was Neues haben. Also ihren eigenen Batman, ihren eigenen Thor, Thorita, wie auch immer. Wir haben noch kein gefestigtes Bild vor Augen. Genau, nur, ne? Die sind dann auch nicht so wie wir 50 Jahre mit Pumuckl aufgewachsen und hat er dann eine kleine Wampe, ist auf einmal der Protest groß. Nein, das nimmt man dann mit, liest 5 Jahre seinen eigenen Batman und dann gibt's wieder den neuen. Dann gibt es einen neuen. Also, was Pumuckl passiert ist mit seinem Bäuchlein, ist nur, ach immer, ein Viertel der Miete, was so amerikanische Comics-Superhelden durchmachen müssen. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?